This station rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Herzlich willkommen bei Coast to Coast. Heute ist der 27.09. kurz nach 9 Uhr. Ihr seid hier auf Radio Ostfriesland. Das heißt euch herzlich willkommen, Franz Hahnemann und Adrian Barne. Yes, yes, und das am Anfang war der Tune Space Ape vs. Space Ape vom neuen Burial Album. Die letzten Sendungen schon vorgestellt und unbedingt zu empfehlen. Ja, und wir sind heute nicht allein im Studio. Wir haben zwei Gäste eingeladen und zwar begrüße ich Kelly MC und Blown Beats. Jo, guten Abend. Guten Abend. Yeah. Ja, was haben wir mit euch vor? Natürlich gibt es heute wieder verschiedenste Musik, wie üblich bei Coast to Coast. Wir werden ein bisschen von den MCs hier erfahren und später auch natürlich live was hören. Yeah, Freestyle Session ist angesagt, oder Jungs? Ja, auf jeden Fall. Ein Rap lasse ich auf jeden Fall hier. Ich lasse auch noch einen da. Optimal. Wenn ich darf. You're welcome. Okay. Was haben wir gehört als erstes? Habe ich schon gesagt, Adi. Hast Space Ape vs. Space Ape. Ich erinnere mich jetzt auch. Der unglaubliche MC Space Ape halt. Die vergesslichen Leute wie mich kann man so nicht doppelt sagen. Ja. Yeah. Space Ape war das. Danke. Was kommt als nächstes dann die Frage? Weiter geht's mit Space Ape. Einem Stück von der Pioniermanöver LP Hip-Hop aus der DDR. Das ist zwar nach 1989 aufgenommen, aber gerade dieses Stück hat sehr interessanten Inhalt für alle Leute, die Hip-Hop eben nur aus dem Westen kennen. Beside the Norm. Gefühl, wenn ich so auf alles zurückschau. Wenn ich so an die Zeiten damals denke und meine Gedanken in Richtung Vergangenheit lenke, dann tränke ich mich in Erinnerung. Bei Seven Boys Posse ist damals der Vogel gesprungen, direkt ins Herz, wir waren Brüder fürs Leben und wir hatten uns geschworen, niemals aufzugeben. Und so zogen wir zusammen durch die DDR, lernten neue Leute kennen und glaub mir, das war ziemlich schwer. Denn so viele Typen, die so gut drauf waren, gab's bei uns doch nicht. Doch das hieß noch lange nicht, in der Zone damals überhaupt nichts abging, war über unseren Köpfen das Banner der Republik hing. Doch, das war dann doch kein Hindernis, denn bei genauem Betrachten kamen wir zu der Erkenntnis, dass es egal ist, wer und wo du bist. Hauptsache ist, dass deine Seele dabei ist. Und ich frag mich, was ich heute wohl wär, wenn er nicht gewesen wär, der Hip-Hop in der DDR. Was ihr da drüben hattet, trotzdem fanden wir einen Weg und haben vor durchgestartet, nicht mit Fetten, Kassetten, Rekorder in der Hand. Wir waren in Ostdeutschland und wenn ich mich umdrehe in die Vergangenheit sehe, dann seh ich die Plattenspieler von RFT und ich verstehe, weshalb wir so weit kamen, heute hier stehen. Wir sind andere Wege gegangen und wir werden sie weitergehen. Sagen kann man viel und sich drauf versteifen, doch dass wir anders leben, werden die da drüben nie begreifen. Denn Hip-Hop in der DDR war ein anderes Ding, da gab es keine Black Mafia und keine Zulu Queen. Wir lebten mit der Musik, weil es für uns ein Weg war, unser Leben zu gestalten in diesem Staat, der uns geboren und verloren hat. Und wir hielten durch bis zum jüngsten Tag. Im Jahre 4 schauen wir zurück und stellen fest, in der DDR geliebt zu haben, war für uns der beste Test. Und dass wir heute stehen, dafür danken wir ihm sehr, ihm, dem Hip-Hop in der DDR. Ja, ihr seid bei Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Und das war Hip-Hop in der DDR von B-Side Norm, erschienen auf der LP Pioniermanöver. Und das ist ja schon ein Weilchen her, dass es rausgekommen ist. Und deshalb fragen wir, machen jetzt einen Zeitsprung und fragen unsere Gäste Kelly MC und Flown Beats, was geht bei euch aktuell zurzeit ab? Also aktuell geht bei uns zurzeit ab, dass wir bei Coast to Coast sitzen. Und wir sind so brandaktuell, dass wir gerade noch vom Rappen kommen. Oder Kelly? Yeah. Wir kommen nämlich gerade aus dem Barmburg Bürgerbunker. Kulturbunker. Kulturbunker, genau. Und haben dafür die ganzen Kiddies gerappt und so. Und ja, für Politiker waren anwesend. Die Bürgermeisterin nicht zu vergessen. Genau, wir haben für CDU, Hegewald und Risios, die Bürgermeisterin haben wir heute gerappt. Bornemann. Aber die sind abgehauen, die haben die Ehrlichkeit nicht vertragen. Was war denn das für ein Event? Das war einfach interkulturelle Woche. Und das ist so ein Projekt Soziale Stadt. Also ich bin da nicht beteiligt, ich mache jetzt mal hier einfach so frei raus, ein bisschen rüber zu erzählen, weil ich finde, das ist eine gute Sache so, weil da sind so viele Kiddies, die nicht wissen, was sie mit ihrer Power anfangen sollen und ja, die belagern einen förmlich, wenn man denen einen vorrap zum Beispiel, weil die einfach irgendwie irgendwas haben wollen, woran sie sich ausleben können. So. Also eine verdammt gute Sache, wie sich's anhört. War nicht letztens Bürgermeisterwahl? Vor kurzem war Bürgermeisterwahl, alles ja. Alles klar. Dann könnt ihr ja mal die Leute, die von außerhalb kommen, informieren, wisst ihr Bescheid? Ja, so wie es aussieht, ist der schon seit Jahren amtierende Bürgermeister wiedergewählt worden. Und den Namen brauche ich auch nicht erwähnen. Yes. Dann machen wir hier weiter mit einem Stück Musik. Zwar habe ich euch vor 14 Tagen das Album Spoken Dub Manifesto der Band Brain Damage vorgestellt. Da hören wir uns noch ein Stück an, diesmal zusammen mit Black Sifichi. Broom and I drive out of Paris to go on a vacation. Inside, the atmosphere is fantastic. Inside, the atmosphere is fantastic. into a microphone. Traipsing all around the place like she's an overture. Ja, Coast to Coast auf Radio Ostfriesland. Heute im Studio Blome und Kelly MC. Blickety Blome, Beats, yo. Ja, okay, jetzt waren wir bei heute, oder besser gesagt heute Abend. Dann gehen wir in der Aktualität ein klein wenig zurück. Wie weit wollen wir gehen? Wie wär's mit heute Mittag? Okay, was ging heute Mittag? Also im Moment sieht das bei mir so aus. Ich bin ja nicht nur eventuell dem einen oder dem wenigen als Freestyle MC bekannt. Wie gesagt, ich schreibe halt auch Texte und versuche halt meine Mucke auf Papier zu bringen. Und ja, ich bin gerade hier in Emden, schon seit einiger Zeit, und mache so mit den Lungs, mit denen ich hier so rumhänge. Unter anderem Ranger Kid, KMC und mein Man Jamir. Halt ein bisschen Sound, und die versuche ich halt demnächst mal auf so eine kleine CD zu packen. Das wird halt irgendwie kein ultra-chartiger Top-Hit, das wird dann einfach nur rougher Beat und drauf gerappt. Und das liegt im Moment bei mir an. So. Ich sammle halt immer noch eifrig. Ja, heiß. Soll ich mal ein bisschen was über mich erzählen? Ja, jetzt bist du auch mal dran. Jo, heute Mittag war ich auch zu Hause. Ich habe Blumenkohl und Kohlrabi gegessen mit Hollandaise. Sehr lecker gewesen, danke Mama. Ah, ich wollte gerade fragen, ob du selber gekocht hast. Nee. So viel Zeit hatte ich nicht mehr. Ich war die ganze Zeit oben am Text schreiben. Aber ich nehme das alles nicht so ernst mit dem Schreiben. Ich mache das schon gerne, aber ich nehme das nicht alles so ernst. Mache das so als Hobby. Das ist auch so mein allergrößtes Hobby. Ich liebe es, so ein bisschen zu schreiben, ein paar Reime zu verfassen. Macht mir schon sehr viel Spaß. Okay. Da ist Kelly dann so ein guter Gegenpol, weil ich bin halt einfach obsessiv, so ich kann nicht anders. So, und da ergänzen wir uns auch, glaube ich, ganz gut. Das passt echt. Das ist cool, jemand anderes, mit dem du dich ziemlich gut ergänzt, was ich schon live erleben konnte, ist auf jeden Fall der MCK und euer DJ Stickeltot. Ich habe hier mal eine Session im Spunk miterlebt, wo ihr früh um 2 oder so dann wieder an die Mikrofone gegangen seid und über eine Stunde gefreestylt, gebeatboxt habt. Und das hat mit DJ, dir und MCK einfach so harmoniert, dass es uns von Socken gehauen hat. Oh, danke, das höre ich natürlich unheimlich gerne. Also wenn ich da gleich mal anschließen kann, so MCK ist gerade in Berlin und schiebt da seine persönlich-berufliche Karriere an. Normal halt, wir alle müssen irgendwo von leben. Und DJ Stickeltot hält die Fahne in Bremen hoch, so. Und das ist ja ein ganz gutes Lob eigentlich, was ich da von dir gerade gehört habe, Yoda, so, auf jeden. Wir wollen mal zusehen, dass das in Zukunft so bleiben wird. Ja, wir hoffen, wir kriegen da noch was mit, ne? Ich wollte noch was, darf ich noch was sagen? Schieß los. Auf jeden Fall so, er war derjenige, der mir so mich eingeleitet hat in das Rappen so, und hat mir sehr viel beigebracht und dafür danke ich ihm auch. Super, wow. So viel Ahnung, der Typ, wirklich. Sehr viel habe ich mir bei ihm abgeguckt und dadurch auch meinen eigenen Style so entwickelt. Aber er war wirklich, weiß nicht. Stehen bleiben, Ampel wird rot. Ne, wisst ihr, was ich meine. Yeah. Alles klar, noch eine kurze Frage. Hip-Hop, Steckenpferde, Kleider, Kodex, Accessoire-Kodex, ja, nein? Kleider-Kodex, also frisch, nach Waschmittel riechen und passen. 3-Tage-Bad, natürlich. Und sonst einfach, weil es ist smooth und lässig, aber nicht einen auf super Gangster. Wichtig oder nein? Oder also ist es wichtig für euch, solche Geschichten? Kleiderkodex. Ja, generell so Accessoires. Also ich kam letztens in meiner schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Hemd in die Stube und dann meinte meine Mama zu mir, ey, du siehst aus wie so ein Rocker. Also so viel zu meinen langen Haaren und Alles klar. Mann. Ich habe mir seit einem Monat keine Hose mehr gekauft. Sogar seit 3. Oh, schäm dich. Naja, da, also interessiert zwar niemanden, aber ich habe seit 2 Jahren keine Hose mehr gekauft. Der letzte große Einkauf vom Studium, oder was? Tja. Aber was ich bewirken wollte mit der Frage, ein bisschen auflockern, hat auf jeden Fall geklappt. Zeit. Was? Ja. Wir hören noch einen weniger lockeren, aber dafür sehr deepen Tune von einem Bekannten von mir, der eine Weile in meiner Heimatstadt Freiberg gewohnt hat, inzwischen in Basel ansässig ist. Nennt sich Dub Dre und das Lied hier heißt Fuck Dread. Hau den Spaken weg vom Mike, was will der da labern? BLM ist da, Mann, oho, yeah. Ich komme rein ohne Anzug und ohne lange Hose. Ich bin mit kurzer Hose da, aber nur im Sommer. Ich sag yeah, Punkt und Komma, darauf gebe ich ein Alles geht klar, der Typ rappt und du sagst puh. Ey, nix da, puh, der Beat läuft zu lahm. Wo ist der denn jetzt geblieben? Ich hab das Mike in meinem Arm, yes. Ich komm rein und ich sag, das Mike ist zu laut in meinem Kopfhörer. Nein, es ist zu leise, ich hör mein eigenes Wort nicht. Doch das ist egal, ich rap und dabei bleib ich sportlich. Ich hör mein eigenes Wort nicht. Ich komm rappen rein und ich bin wieder mal sportlich. Denn Freestyle ist mein Lieblingssport, sonst tu ich nichts anderes. Ganz egal was geht, joggen tu ich nur, um fit zu bleiben. Nicht weil ich das cool find, sondern weil ich so hebelig bin, um sitzen zu bleiben, yes. Ich hab die Sanduhr nicht umgedreht und ich hör den Beat nicht laut. Aber trotzdem rap ich weiter und ich rap, it's all about the rapping, fuck all the tagging. BLM ist da und er weiß, er kann fett acten. Yo, acten, act like you don't know. BLM ist da und er ist bestimmt kein Homo. Ich hätte gern so einen geilen Namen, so wie Saphira. Aber ich bin der Rhyme-Kreierer und der BLM-Beat-Kapierer. Yes, was geht ab? Ich shake mein Ass wie Shakira. Ich bin am rappen und ich bin am rappen. Und ich bin am rappen und ich bin am rappen. Oh, ich bin am rappen und ich bin am rappen. Gebe Kelly vorbei in Kaffee ab zu sacken, yo. Und dann trinken wir Kaffee und gucken aus dem Monitor. BLM Beats spricht dir analogen vor. Er rappt auf jeden Fall bei Coast to Coast. Und ich bin es, der seine Freundin liebt, Coast und Coast. Yes, ich bin am Flown und ich klopf auf Holz, yeah. Alles klar, denn wenn BLM da ist, Junge, dann ist das wieder wahr. Und Kelly und BLM Beats, die beiden sind jetzt da. Und Kelly und BLM Beats sind da. Yo, jetzt bin ich auch mal dran, also check das an. Hier alle Hörer, Mann, jetzt hört euch das jetzt an. Junge, ich komm einfach rein, so wie ran und nicht wie Isimo. Kämst ja auf jeden Fall, der Rap jetzt super blissimo. Ich komm, yo. Ich hab Weiblick wie ein Kapitän und schmeiß die Leinen los. Zeig 32 Zähne wie ein Tiger aus dem Leibniz. So bissig wie ein Lion, komm wie Unkraut an den Seiten. Oh, vernichte bald mal grad als 100 Pferde auf nem Reiterhof. Mache Fans high wie ein ganzes Metadon-Programm. Keiner kann ein Rapper sein ohne Metaflow, verdammt. Yo, Lische schmeißen ihren Lohn zusammen. KMC auf jeden Fall, tag dann deine Wohnungsmann. Ich steh jetzt auf, Junge, streck kein Edelweiß. KMC auf jeden Fall, will länger leben als Lady Di. Ich komm einfach rein, Junge, check mal meine Rhyme. Ihr wollt das jetzt hören, jetzt werd ich euren Sender burn. Yo, Coast to Coast, ich habe Toast und Brot. Was ist mit euch los, Mann, ich habe Flows on Mars. Junge, check das, KMC auf jeden Fall, das ist das Rap-Bass. Junge, what? What? Junge, was, Blom, Junge, was, Blom, Junge, was. Yo, yo, Kelly, was, Blom, ja, na, Lung, yo, Kelly, was, ja, Lung, nein, Blom, yeah, oh, was geht denn da ab, wir sind hier ganz oben, ja. Voll von der Hochschule, was geht ab, ich bin am Rappen, wenn ich erstmal losspule. Dann kannst du Record drücken oder wieder Play, ganz egal, du kannst es aufdrücken, aufnehmen, aufdrücken, aufnehmen, yeah, yeah. Yo, was ist da? Aha, aha, yeah, ja, aha, Yo, es ist der Style-Switcher, der sich ein Bier reinzwitschert und dann erstmal unterwegs ist. Ganz egal, was geht, Mann, der Typ, der deinen Keks frisst. Ich bin am Rappen mal so und mal wieder so. Ganz egal, was geht, Mann, ich geh 100 Lieder hoch und wieder runter, die ganze Hitliste. BLM Beats auf jeden Fall, weil ich schon dicks kiffte und jetzt meine Rhymes schreib so, als wär ich abgehoben. Ganz egal, was geht, ich komme nicht auf Drogen. Nein, ich bin so clean wie eine Waschanlage. Ganz egal, was geht, Mann, ich habe keine Hasch in der Anlage. Nein, yeah, ich bin der dope Typ. 5 Minuten Dope, 90 Minuten über Dope. Alter, wie Lloyd Flanders. Ich nehm von keinem Joint Kenntnis. BLM Beat der Typ und dann brennt es. Ey yo, was geht ab, was labert der für'n Schmutz? Ich komm vorbei und ich schlag auf den Putz. Ey yo, was labert der für'n Schmutz? Ich komm vorbei und ich schlag auf den Putz. Yo, was labert der für'n Schmutz? Ich komm vorbei und schlag auf den Putz. Ey yo, was kommt denn da für'n Schmutz? Was kommt denn da für'n Schmutz? Ich stehe vorm Fernseher und denk, was ist das für ein Schmutz? Ich bin Blown Beats und ich schlag auf den Putz. Die MCs kommen vorbei und schreiben Texte. Ich freestyle dreimal so geil und ich drop Äxte. Ich drop Äxte, zerschmetter deine Box. Ganz egal was geht, ich bin der Typ, der Beatbox. Ich flowe locker, manchmal flow ich viel zu lässig. Und dann flow ich wieder schneller und dann sagen die Leute, stress mich nicht. Und dann weiß ich noch immer nicht Bescheid, denn ich bin immer am Rappen und ich trage niemals ein Kleid. Nein, ich bin am Flown, Alter, du kennst diesen Blown. Er ist immer am Rappen und er kommt von ganz oben. Er hat die Style zu derbe in seinem Arsch drin, dass du denkst, der Typ kann doch nicht lange warten. Ha! Ja, na Len, jetzt kommt Diss auf Schule. Wetten, ich komm vorbei, Mann, und burn deine ganze Schule. Yeah, du gehst sowieso nicht hin, wahrscheinlich bist du ein Lebi. Ganz egal, was geht, mein Style ist niemals shady. Ey, ich bin schlimm, Lebi. Und wenn ich drin steh wie eine Stehlampe oder wie ein Barhocker, ist das sowas von geil. Ich hab niemals meine Bars locker. Ich hab 1000 Texte geschrieben und 100 kenn ich auswendig. So ein Scheiß, Mann, ich rappe auswendig. Auswendig, aus der Zukunft. Ich bin nach vorn gereist, hör mir diesen Freestyle an, schreib ihn auf und dann reise ich wieder in die Vergangenheit und rap ihn. Yeah! Check mich aus, check mich aus. Check mich aus, ich will aus dem Flughafen raus. Check mich ein, check mich ein. Ich will fliegen von hier bis Köln am Rhein. Yeah, alles geht klar, alles geht klar. Blum hat massig Raps und er braucht auch kein Thema. Du kannst mich fragen, Mann, du machst ein Interview. Das ist mir völlig egal, Mann, ich mache 100 Beats, yo. Ich frage, was geht ab, du hörst mit deinem Hintern zu. Es ist der Blum und alle wundern es, was der Freak hier so droppt. Und dann testest du seine Website, aber die ist nicht online. Denn wenn die online wäre, müsst ihr der Scheiß schon seit 100 Jahren auf jeden Fall überall bekannt sein. Er ist der Freak und der rappt und er hat keine Punchlines. Er rappt immer weiter, er trägt auf keinen Fall den Anschein. Nein, du siehst mich und du denkst, das kann nicht sein. Und du siehst ihn und du denkst, das kann nicht sein. Und wenn du Blown Beats kennst, dann weißt du, er Punchlines. Und Kelly MC ist dabei, Mann, das verdammte Schwein. Yo. Ich bin hier nicht ganz alleine und er kickt jetzt die Punchline. Kämt sie auf jeden Fall, gute Wetter und auch Sunshine. Also hör dir das an, Junge, hör dir das an. Hör dir das an, hör dir das an, Junge, hör dir das an. Hör dir das an, hör dir das an. Kämt sie auf jeden Fall, kommt so krass, Mann. Lass mich sagen, was ich denke, lass mich tun, was ich mache. Kein wird enttäuscht, denn ich boom jetzt die Masse. Mit der gleichen Masche, die Mike aus meiner Seitentasche. Burn on stage und werde am Cies den Titel streitig machen. Weil ich keine Leine lasse wie beim Drachen steigen. Und Fake am Cies mich killen und das auch ohne Waffenschein. Das muss die neue Platte sein mit massig Zeit und Double Rhymes. Yeah. Ja, schade, dass die Hörer da draußen, weil sie, wie der Name ja schon sagt, nur hören können, die Energie, die hier im Studio versprüht wird, nicht richtig mitkriegen. Aber ich denke, es kommt genug rüber. Alles klar, das waren Kelly MC und Blown Beats. Wurde es gebunden. Yeah, Emden City. Welche Städte wollt ihr noch nennen? EM Dizzy Represent. Barenburg. Yeah. Okay, ihr seid immer noch bei Coast to Coast. Wir sind auf Radio Ostfriesland. Und jetzt kommt eine Durchsage nochmal an alle Graffiti-Writer. Viele von euch kennen ja unsere Aufkleberreihe. Ihr wisst schon. Ich habe letztens fast einen zusammengestaucht, als er den abkratzen wollte vom Tisch. Ja. Ich sag, ey, lass mal. Und zwar ist es ja so eine Art Quartett und wir planen ja jetzt Ausgabe Nummer 4, die Nummer D. Und wir würden uns einen Style aus Emden wünschen. Und wir hatten ja auch schon mal Anfragen aus Pevsum unter anderem. Malt uns einfach ein Coast oder ein Coast Radio. Wer den Aufkleber kennt, kennt auch das Format, das wir wünschen. Und dann kommt euer Aufkleber All City. Yeah. Also unser Aufkleber mit eurem Style quasi. Geile Aktion. Meldet euch hier im Studio unter der 04921915576 oder schreibt uns eine E-Mail an coast2coast@gmx.net. coast2coast@gmx.net. We'll be right back. der besten Sachbauer. In Irak lazim fil ibtida. ولكن من بعد لابد الشعب كله يتحرك. Of an image of a master with a linear phallus, blew a path through 60-second deceptions that promised me the palace. A benefactor Down syndrome, but I climb and drown the sound out with a blood-soaked panto. Another sick man clone. The script oblivious, cryptic and listed. A rape to age that tape when it resisted. Human defector, human imposter, human ejector, human ejector, human criminal linguist, detach rock our penis and stick it in. 30 works intravenous. Dispatch these heaters. Assassination culture, another lone vulture. Jackal-headed god, vast telescopic sight. Ejaculating ego, clown cameo, masonic vendetta. Psychotic love letters, comfort race sniper. Fallen enhancer, sanity assassin, amateur surgeon. The eye is where interns get the remainder of emasculated metaphors to store. So keep a careful watch on your gator. My motto, my motion. Traps clones with hand boxes. Last tone heard before a virtual. King of the absurd, EL Dad. Rep proceed like orange mental Belfast. Sperm carries man-made germs, culture-side geneticist, insecticide catalyst. Holy wars, pest control, flesh, fools, torn between politics and conservative and anarchist. So cold, torn between cold and hell, I'm just ihr seid bei Coast to Coast. Wir heißen euch immer noch herzlich willkommen. Wir sind schon fast am Ende angelangt und immer noch bei uns zu Gast MC Kelly und Blown Beats. Kelly und MC, bitte. MC. Alles Kelly so. MC, nicht MC Kelly. Das wäre so wie Badrian Ahne. Oh Mann, es ist ja schon spät am Abend. Ist so wie Ferris MC quasi. Nee. Naja, MC halt am Ende. Ne? Naja, so wie DJ Babu. Ja. Oder, naja, egal. Oder. Ja, sag mal was hier, frag mich mal. Naja, ich wollte nochmal kurz durchgeben, dass wir einen Style wünschen und dass die Leute uns kontaktieren können. Zum Beispiel auch über coastradio.de. Ey Blum, ich hab noch eine Frage, Alter. Was war das gerade, was du da gekickt hast? Texte oder was? Nee, das war ein Freestyle. Das war 100% top of the brain. Cool, Alter. Okay, jetzt teste ich kurz euren Hip-Hop-Background quasi. Okay. Curse 10 Rap-Gesetze, Punkt Nummer 7. Kein Plan, Alter, mir doch egal. Ich bin gesetzloser Rapper. Freestyle ist nicht geschrieben. Naja, okay. Achso, ja, gut. Yeah. Danke, ich stell dich ein als mein Jurist. Oh. Hip-Hop-Polizei. Ja, check das, in 14 Tagen wieder Coast to Coast. Abends. Auf jeden Fall, hört euch das an. Auf Radio aus Friesland, wa? Sorry. Und jetzt, genau, wir sagen auf Wiedersehen. Franz Hahnemann und Adrian Barne als die Leiter dieser Sendung und die Gäste lassen wir jetzt, würde ich sagen, nochmal zu Wort kommen. Und da bleibt uns eigentlich nur noch eine Frage offen. Geht da noch was? Da geht nichts mehr. Das war die richtige Antwort. Das war Dolby Stereo Surround, Kelly. Doppelt Surround. Genau. Geht da noch was? Da geht nichts mehr. Geht da noch was? Da geht nichts mehr. Geht da noch was? Da geht nichts mehr. Geht da noch was? Da geht nix. Geht da noch was? Da sind noch 3 Minuten über, da geht nix mehr. Und ich fall fast vorne rüber, da geht nix mehr. Yeah. Yeah. Yeah. Hey Mann, wir sind noch hier. Und was war das? Das war eine Pause. Ohne Bass. Schade eigentlich. Lied hat mir gefallen, aber egal. Aber cool, aber der ist auch fett, glaube ich. Ja? Yo, jetzt bin ich da und jetzt geht das weiter. Doch ich gehe gleich nach Hause und dann mache ich mir was zu essen. Stell mich in die Küche. Und ey Mann, was mache ich dann? Ja, stelle ich mich in die Küche und hör keine Gerüchte. Doch jetzt bin ich da und erzähle euch mal eine Geschichte. Es fing alles an und ich fing an mit dem Mike. Alles war zu seiner Zeit und alles war so, wie es ist. Es ist der KMC auf jeden Fall, der keine Leute disst. Nein, das mag er nicht gerne, er kickt einfach Freestyle. Begräbt danach mit seinen Feinden das Kriegsbeil. Ich komm einfach da, bin kein Nazi und schreie niemals Sieg heil. Sieg heil, fuck it. Yeah. Für die ganzen Underground MCs gibt's hier den Sound. Bei Coast to Coast Radio Blown is down. Er ist nicht down, wie du es kennst vom Smoken. Er ist down, weil er hat Hope, Mann. Er hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Er hat ein Mikrofon und ein Beat, Grund genug, sich auszuleben. Yo, er rappt, ohne Texte zu haben. Kommt vorbei und überzeugt dich selber. Lass dich nicht lumpen, du Spacko, yeah. Ich hol mir ein Taco und noch mehr. Yo, ich chill hier am Dollard. Ich bin am Representen. Weil ich die Schnauze voll hab, rapp ich immer noch in Enten. Die ganze Welt, die kotzt mich nicht an. Doch ich bin am Rappen und schaue den Nordlichtern zu. Yeah, ich bin nicht zu, ich bin offen, open-minded. Yeah, das ist true. Ich bin am, was bin ich wohl? Ich bin am, was bin ich wohl? Ich bin am Essen, Rotkohl, Grünkohl, alles mögliche. Ich rapp vom Nord bis Südpol. Ey, niemals tödlich, denn ich bin friedlich. Ich bin ein Rapper, ich habe immer gutes Wetter in der Tasche oder auf Tash. Ich bin da mit meinem Stash. Kelly MC, der Typ, der niemals crasht. Ich bin am Rappen, Alter, und ich bin so fash. Voll in Mode, Alter, und mein Deo hält mich fresh. Ich bin am Rappen, das ist klar. Ich hab Kohle, aber kein Cash. Yeah, was geht denn ab? Ich rapp, da schmelzen schon die Pole. Yeah. 3 Grad im Jahr mehr, Alter, ich kauf mir eine Pole. Setz sie auf, so eine ultra geile Mütze. Und dann stab ich da nach draußen, Deiche brechen nicht. Ich habe keine Pfütze vor dem Haus. Nein, dafür sorgt ja der Gubli. Ja, der Gubli. MCs brauchen keinen Mic, sie brauchen alle einen Schnuli. Ich bin so slow down am Rappen, Alter, nimm mich ruhig Coolie. Ich schreibe mit nem Bleier oder manchmal mit nem Coolie. Juli. Yo, ich geh auf Feier, Alter, und dann bin ich am Dancen. Alles geht klar, ich bin niemals am Schwänzen. Yo, letzte Grüße raus, Radio aus Friesland. Blown Beats, Mann. Hör dir die EP an. Wiedersehen.